In der Special-Ausgabe von Vierecken 2L war Poccio, ich begrüße dich recht herzlich. Du bist ja heute der Fachmann für alle vier Mannschaften, die heute loswerden. So kann man sagen, der absolute Fachmann. Wie kommst du auf so einen Scheiß? Gianni Infantino ist schon auf der Bühne. Ach der, ja, der ist toll. Gianni, der hat sowas Infantinos. Infantino, ne? wird erst die Euroleague oder erst die Champions League ausgelost? Also er hat jetzt zuerst die Euroleague genannt, dann wird wahrscheinlich die zuerst ausgelost und die Champions League also ist der Main Event sozusagen. Benfica, Liverpool, Benfica. Juventus, Valencia und Sevilla sind noch drin. Vier geile Mannschaften. Und warum ich mich heute vielleicht ein bisschen vernuschelt, vergniesgnadelt und ein bisschen wacky anhöre, liegt ganz einfach daran, ich habe heute 2 Stunden geschlafen, lag nicht daran, dass ich einfach ein Sausewind bin. Nein, es liegt daran, dass ich heute fast tot war. Ich wollte nach fast tot. Fast hat's mich ja erlegt. Da hättest du hier dir den. Du warst fast tot. Ich habe mir wegen deiner Stressmacherei eben bei Daisy ein Bein gebrochen. Und ich weiß, ich habe jetzt gerade gelesen, ich muss dafür Morphin haben. Ich bin aber irgendwo mitten in der Pampa. Tja, dann kannst du nur hoffen, dass irgendwo Morphin war. Ja, ich kann aber nur noch kriechen jetzt. Ja, bin mal gespannt. Hast du ja. Dann, ne, siehst du doch positiv. Dann gibst du das bei Google ein, ja? Und dann schreiben die Leute zurück: Tja, überleg mal, du spielst Daisy und kannst dich nicht selber umbringen. Was ist das Problem? Und dann schreibt der Nächste, ja, überleg mal, du kannst immer noch verhungern. Das heißt, ich soll jetzt so lange kriechen, bis ich verhungere? Ja, aber siehst du positiv, jetzt hast du länger Spielspaß dran. Obwohl, Spielspaß weiß ich nicht, aber du hast länger was von dem Spiel. Jetzt. Kann ich dir wirklich nur empfehlen. Mein erster Steam-K.O. kann ich nur empfehlen. Ist ja eine, war ja damals eine Arma 2-Modifikation. Jetzt mit der Arma 3 denn, Engine, ja. Oder Arma 3? Oder 2, ich weiß es nicht. Also, auf jeden Fall, das ist mir auch zugestört, dieses Arma. Das ist halt so ein mega Realismus-Shoot-Gelöt. Das ist ja gar nichts für mich. Hier habe ich's. Oh ja, ich sehe es. Ich sehe es, ja. Ey, aber du hättest jetzt mal gerade, ich habe ja dieses tolle neue Aufnahmeprogramm, was euch vielleicht schon allen aufgefallen ist, dass wir manchmal komische Pausen und Übergänge drin haben. Es lässt sich im Moment noch nicht konfigurieren, aber ist auch ganz nett. Und ich habe dann ja so eine Stimmkurve da drin. Und als du gerade dein Wuhu gemacht hast, das war also wie gemalt. Eine richtige. Nein. Ja. Mach das nochmal, bitte. Ich will das nochmal sehen. Du musst nur Titanfall sagen. Titanfall. Super. Über 75 Auszeichnungen. Also mach schnell mal ein Video von, das musst du dir unbedingt angucken. Das sieht fantastisch aus, als ob jemand Klavier spielen würde. So weiter. Hast du gestern Valencia ein bisschen mitbekommen? 5-0 gegen den FC Basel. Basel hat im Hinspiel 3-0 gewonnen. Vor Geisterkulisse hat Basel damals ja gewonnen. Was heißt damals? Vor einer Woche, zwei. Und und war schon so gut wie sicher in meinen Augen weiter. Aber Pustekuchen, wie man so schön sagt. Ne? Mal kurz das Näschen putzen, Poccio. Was hast du ein bisschen Jan Sommer im Auge gehabt? Ich habe Jan Sommer nicht im Auge gehabt, um ehrlich zu sein. Ich verfolge ihn auch noch nicht bei Twitter. Ist ja schon ein Argument, das zu tun. Aber das dauert halt bei mir noch ein bisschen. Ne? Also ich bin nicht sauer darüber über die Verpflichtung. Im Gegenteil, ich finde die sehr gut. Ich habe so ein bisschen Angst als Gladbach-Fan, wenn so ein schöner Torwart in Anführungsstrichen mit schönen Haaren und so weiter kommt, da denke ich immer so in die jüngste Vergangenheit an Logan Bailly. Logo Bailly. Ja. Da hat aber Jan Sommer schon eine Reputation irgendwo, ne? Ja, aber frisurentechnisch finde ich den nicht verkehrt. Ja, das ist ja Geschmackssache, aber weißt du, wenn so ein schöner also kommt, weißt du, da denke ich immer. Muss man gar ein bisschen leiser machen, weil wenn Musik und Podcast, das ist auch immer so eine Art gefährliche ich möchte was sagen, ist keine Grauzone Meinst mehr. Nicht? Ist schon eher tiefschwarz. Jetzt zeigen sie da noch mal ein paar Highlights aus der Euroleague. Aber ich find's geil. Halbfinale ist geil besetzt. Benfica, Juve, Valencia und Sevilla. Auch da die Spanier mit 2 Mannschaften. Das ist schon übel. Da sagt man ja immer, in Spanien, da gilt nur die Zweiklassengesellschaft, Barça und Real und dann kommt nichts. Nein, hier hast du ja auch noch Sevilla mit dem überragenden Rakitic. Der spielt die Saison seines Lebens. Sieht danach aus, dass er sogar nach Madrid wechselt, also zu Real, nicht nach Atletico. Das sieht wirklich gut aus. Valencia, ein bisschen überrascht, habe ich auch so in dieser Saison nicht auf dem Schirm gehabt. Und natürlich Barcelona, jetzt am letzten Spieltag rausgeflogen. Atletico Madrid, Real Madrid noch dabei. Also Spanien ist wirklich eine Bombenliga, muss man wirklich so sagen. Ja, besonders auf internationaler Ebene können sie halt überzeugen und schaffen es halt dann immer, viele Vereine unter den letzten, sagen wir mal, 16 zu haben, unter den letzten 8 und jetzt, wie man jetzt sogar sieht, unter den letzten 4 sogar. Und das dauerhaft zu machen, rechtfertigt dann auch den Top-Platz in der 5-Jahres-Wertung oder wie es heißt. Absolut, richtig. Da muss man sich wirklich nochmal strecken, weil man ja immer sagt, die Bundesliga ist die stärkste Liga der Welt. Ich habe auch ein Problem damit, wenn man sagt, in der Bundesliga spielt die beste Mannschaft der Welt, weil ich glaube, Real Madrid ist mindestens genauso gut. Was hat Real Madrid in den letzten Jahren europäisch an Titeln geholt? Gebe ich dir, aber dafür hat Barcelona ordentlich was. Aber aktuell, ja, Moment, aktuell du kannst ja sagen, nicht jetzt Barcelona anfangen mit Real Madrid zu vergleichen. Nee, aber aktuell ist mir egal, was in der Vergangenheit war, aber aktuell ist für mich Real Madrid die beste Mannschaft der Welt. Ja, ist ja auch okay, ist ja auch in Ordnung. Ich verfolge es zu wenig, um das so zu interpretieren. Ich weiß das aber, dass du das ja nun mal halt wirklich guckst und dir auch ganze Spiele davon anguckst und dann glaube ich dir das halt. Also mit Cristiano Ronaldo muss man natürlich gucken, ob der fit wird fürs Hinspiel im Halbfinale, aber auch ohne ist das schon wirklich gut, auch wenn man natürlich sagen muss gegen den BVB, da können wir vielleicht mal kurz, bevor die Ferreira und Infantino da anfangen, die Bälle ins Bällebad zu springen. Das wäre schön. Können wir noch mal so ein Basinga-Bällebad hätten. Beim WrestleMania Access gab es auch das WWE-Bällebad, hast du gesehen? Da gab es so einen WWE-Ring mit so Schaumstoffbällchen drin. Mhm. Da haben die Kinder Moves gemacht. Da sage ich nur, don't try this at home. Da können sie schon mal trainieren, ja. Was hatten wir denn? Ja, wir hatten natürlich Bayern gegen Manchester, wo ich habe das Spiel natürlich komplett gesehen. Du hast ja die Konferenz gesehen, ne? Das hatte so ein bisschen so den Anschein von, jetzt haben sie uns, don't poke the Giants so, ne? Jetzt haben sie uns einen eingeschenkt, der jetzt. Ach komm, Leute, dann machen wir jetzt aber drei. So hat das auf mich ein bisschen den Anschein, aber so ganz überzeugend ist der FC Bayern in diesen Tagen nicht mehr. Ich möchte sagen, sogar das Momentum ist weg. Schwer. Also das sehe ich ein bisschen anders. Ich gehe da vielleicht auch mit einer falschen Einstellung dran, aber versuch mir da mal einfach kurz zu folgen. Ja, okay. Man spricht die ganze Zeit davon, klar, es war eine Niederlage gegen Augsburg, die sicher überraschend kam, aber auch mit einer, sagen wir mal D11, um es nett auszudrücken. So. Mhm. Drei Spiele nicht gewonnen. Okay, gebe ich dir. Du gibst jetzt an, drei Spiele nicht gewonnen. Das letzte wurde aber gewonnen. Warum kritisierst du das? Weil die Art und Weise auch nicht so war. Fußball ist ein Ergebnissport. Ja. Ah. Das ist nämlich das Problem. Meiner Meinung nach. Das ist so Meckern auf hohem Niveau. Klar muss man das als Bayern-Fan, das verstehe ich auch. Aber man findet nach jedem Spiel, und da mache ich jetzt ein bisschen den Sommer, man findet nach jedem Spiel irgendein Haar in der Suppe. Man kann doch auch mal einfach essen, ohne das Haar zu suchen. Ja, mit Sicherheit hast du da völlig recht, aber man muss ja auch vorausblicken. Ich bin der Meinung, dass man gegen die restlichen drei in diesem Wettbewerb mit dieser Leistung oder zusammengerechnet Hin- und Rückspiel gegen Manchester United, glaube ich, nicht weiterkommt. Gut. Das ist auch möglich, wobei ich noch glaube, dass man selbst gegen Chelsea mit so einer Leistung doch weiterkommt. Chelsea ist hardcore unangenehm, das weißt du, glaube ich, auch. Natürlich ist Chelsea hardcore unangenehm und ist in den letzten Jahren sicher auch noch im Kopf, das weiß ich auch. Aber wenn Chelsea was gemacht hat, dann haben sie höchstens mit einem Tor Unterschied gewonnen. Und ich habe einfach das Gefühl, dass Bayern im Moment gegen jeden Gegner locker eben diese 2 Tore Unterschied schaffen kann. Wenn sie einfach den Turbo anmachen. Und das reicht dann gegen Chelsea. Dazu kommt ja auch noch, dass bei den Bayern auch schon das ein oder andere Granätchen fehlt. Dass man da von der Bank nicht mehr so ein Shaqiri oder weiß ich nicht, sonst wen, Thiago meinetwegen bringen kann, wobei Thiago eigentlich Stammspieler ist, dann eher so ein Toni Kroos oder Shaqiri, dann von der Bank nicht bringen kann, die immer Schwung nochmal bringen, immer nochmal ein bisschen ja Alarm machen, und das sehe ich schon als Problem. Also die Top 11 ist natürlich so gut, dass man jeden schlagen kann. Das ist definitiv klar. Aber du kannst auch immer gegen diese Mannschaft ein Tor fangen. Gerade gegen Real Madrid. Wenn da wirklich, also der Bale und Ronaldo. Der Isco, da muss ich sagen, der ist eine herbe Enttäuschung fast schon. Habe ich eigentlich mehr von erwartet. Aber klar, ist ja auch nur zweitbester Spieler der U21 WM geworden. Hinter Thiago, muss man natürlich nochmal sagen. Und das merkt man jetzt natürlich. Nein, Isco, da habe ich wirklich mehr von erwartet. Da muss ich wirklich sagen, auf der 10, da ist nicht viel zu holen bei Madrid, vor allen Dingen, weil Modric ja jetzt auch auf der 6 spielt, was er eigentlich richtig geil macht, oder eher auf der 8, so ein bisschen Spielmacher-Style, aber dann dennoch ein bisschen defensiv, das gefällt mir sehr gut. Also ich glaube, Real Madrid ist schon der Top-Favorit jetzt unter den letzten Vieren. Chelsea, das sind schon ein paar alte Schlachtrösser dabei, dass Demba Ba und André Schürrle, zwei Ex-Bundesliga-Spieler, da wirklich die beiden Tore machen, das ist ja wirklich auch eigentlich ganz geil, aber Eden Hazard ausgewechselt, eigentlich für mich das beste Talent auf der Welt. Chelsea, immer gefährlich, sag ich dir. Immer gefährlich, gerade defensiv. Ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Mein Tipp ist im Moment Atletico. Atletico. Ja, das ist verständlich. Die haben so ein gewisses Momentum. Diego Simeone ist ja dein Lieblingstrainer, das ist mein Lieblingsmensch. Ja. Mensch! Nach Tobi. Ja, der ist ja in einer Extra-Kategorie. Ach so. Also den Mann, also super. Also die Optik, ja, also, das macht kein anderer so geil. Nee, könnte auch bei Scarface Reboot, kommt ein Scarface Reboot, ne? In Serienform? Nee, in Filmform. Vielleicht, aber ey, wenn es mit Diego Simone in der Hauptrolle ist als Tony dann Montana. Dann habe ich das Filmplakat bei mir im Wohnzimmer hängen, ja. Ja, aber auf jeden Fall. Nee, Diego Costa ja verletzt bei Atletico. Natürlich bitter, aber der ist ja, glaube ich, nicht schwer verletzt. Er könnte, glaube ich, im Halbfinale wieder spielen. David Villa spielt überraschend gut, nachdem er ja ein bisschen ausgemustert wurde vom FC Barcelona. Dazu in der Mitte dieser Thiago, dieser etwas ältere, der da wirklich ein gutes Spiel gemacht hat gegen Barcelona, und natürlich Gabi und Koke, der das 1-0 gemacht hat. Koke immer noch ein heißes Thema bei den Bayern. Hat, glaube ich, aber inzwischen auch einen Marktwert. Da müsste man dann schon mal, ich glaube, da müsste man schon die American Express rausholen. Wen sollte Koke denn ersetzen? Toni Kroos. Du hast eben selber noch gesagt, dass Toni Kroos eher von der Bank kommt. Holst du einen Koke für die Bank? Nö. Wir brauchen aber, wenn Toni Kroos geht, dann brauchen wir ein ähnliches Kaliber als Koke. Ja, okay. Was hat der eigentlich für Bausteine da im Gesicht? Der Ferreira. Ciro Ferreira. Das sieht wirklich aus, als ob der echt ein Problem, also dass der ohne Brille gar nichts sieht. Ich meine, mein bester Kumpel hat auch so ein Problem. Aber das ist ja echt heftig. Meine Güte. Das ist heftig, ne? Der Anzug ist auch ein bisschen billig, oder? Ich glaube, das unterschätzt du. Der sieht einfach nur schlecht gebügelt aus. Aber das Problem ist, das kann auch Seide sein. Pocho, Titanic 3D jetzt bei Amazon für 15 Euro. Ich schlag direkt zu. Ja. Kostet die App was, die du da benutzt? Nee. Wie heißt die? KSDS. Konsolenschnäppchen, DVD-Schnäppchen. Mhm. Ansonsten natürlich eine lustige Geschichte. Courtois oder Thibaut Courtois, ich mag diesen Vornamen irgendwie immer nicht, der ist ja eigentlich von Chelsea ausgeliehen, und wenn er gegen Chelsea spielen würde, das habe ich ja auch schon gestern in den News mal erwähnt, dann würde das dem Atletico Madrid würden das 6 Millionen kosten, wenn der gegen Chelsea spielen würde. 6 Millionen. 6 Millionen, ja, ich weiß nicht. Dafür würde manch Aufsteiger in die erste Liga, sagen wir mal so Köln oder so, steigt auch, da holen die drei Spieler. Das ist so, boah, 6 Millionen? Wo hast du solche Informationen her? Das ist ja unfassbar. Wo habe ich das hab ich bei Goal gelesen? Das habe ich gar nicht gelesen. Das ist jetzt wirklich, das ist krass. Ja, solltest du öfters die 4 Engels selber nehmen? Ja, ich will ja, dass du sie wieder verzwitscherst. Warum denn? Weil es besser ist. Abonnieren, ja, das bei iTunes. Doch. Aber da gucke ich doch nur immer beim Spülen rein. Und da ich recht unregelmäßig spüle. also Thibaut Courtois, der ja eigentlich bei jedem Verein, bis auf Gladbach, den haben wir jetzt in Jan Sommer, bei jedem großen Verein wird der Torwart gerade gehandelt. Ist bei Chelsea unter Vertrag, möchte aber wohl nicht unbedingt zu Chelsea zurück. Mourinho möchte ihn aber unbedingt zurückhaben. Es ist ein bisschen wie bei GZSZ, du kennst dich dann bestimmt ein bisschen besser aus. Aber im Vertrag steht, wenn Courtois gegen Chelsea spielt, dann werden 6 Millionen Strafe fällig. So, ersten Pick haben wir, Sevilla. Also Sevilla mit dem Heimspiel, im Hinspiel. Ja. Unter KSDS finde ich übrigens nichts. Das gibt's doch gar nicht. Ich schick dir jetzt mal hier. Schick dir mal. So, wer ist der letzte Mohikaner? Bayern, Chelsea, Atletico Real. Im Halbfinale sind fast gar nicht mehr, ne? Fast gar nicht, ne? KSDS. Also es tut mir leid. wenn ich KSDS in, bei der Suche bei, im App Store eingebe, dann kommt im Grunde genommen auch nur ein Treffer und das ist auch der richtige. Da kommt ein Treffer, genau. Und das ist Jazz 88,3. Ja. Wieso das Wahnsinns? Ich schick dir das mache ich mit. Race. Also, oh, haben wir schon das spanische Duell. Sevilla gegen schönes, Valencia. Schönes Ding. Aha, guck mal, da steht nämlich KS und DS. Nee, KSDS habe ich nur eingegeben. KS, Leerzeichen, ja, DS. Ja. Ich will ja auch die Hörer auf dem Laufen halten. Ich schicke ihm jetzt meinen Screenshot. Den Hörern schickst du das allen jetzt? Allen Hörern, genau. Übrigens, schöne Ausgabe gestern, Talk of Personality. Ja, super, also auch zum Nachhören auf jeden Fall nochmal lohnenswert. Ne? Alles auf mmaradio.de, im Archiv. Im Archiv, wie der Münchner sagen würde. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, mit Leerzeichen. Ich kann, guck mal, ja, mit Leerzeichen. Das gibt's doch gar nicht. Ist ja ekelhaft. Wenn die noch einer sagt KSDS, dann gibst du doch KSDS ein, oder? Und nicht KS Leerzeichen DS. Ich sag ja auch nicht GZ Leerzeichen SZ. Nee, dass du das nicht sagst, das weiß ich. Bei euch. So, Pipstern. Das glaube ich gerne. So, und jetzt der nächste Pick ist, wer spielt als erstes auswärts? Benfica. Oha. Ja, gegen Juve. Benfica gegen Juve, schön. Ja, Juve schön, mit schön. Dem Heimspiel auch im Rückspiel, also da ein bisschen den Vorteil. Ich sehe im Finale Juve gegen Valencia. Ich Sevilla gegen Juve. Sevilla ist on the roll gerade. On the hook sind die. Ich habe den Diego völlig vergessen bei Atletico Madrid. Der packt ja auch manchmal so eine Granate aus. Der packt auch schon mal eine Granate aus und der spielt aber sehr viel unauffälliger, finde ich, als in Wolfsburg. Die spielt vor allen Dingen fast gar nicht. Ist das so? Nicht so oft, nö. Hat jetzt im Rückspiel nicht gespielt. Doch. Ah, eingewechselt. Ja, gut. In der Starting 11 war er, glaube ich, nicht. Was? Starting 11. Das jetzt so? Ich kenne nur die Ocean's 11. Ja, ich sehe es. Tumbleweed, okay. Ja. Oh, hier, guck mal. Ich hab den Namen vergessen. Pavel Nedved. Auch, ist auch eine Legend. Auch Juve, ne? Turiner Legende. Hast du das hast du die News demnach nicht gehört? Zinedine Zidane wird jetzt als Trainer in Monaco gehandelt. Wäre natürlich geil, ne? Zinedine Zidane haben, ist schon geil. Super geil. Schon geil. Haben wir die, Halbfinalauslosung der Euroleague dann auch überstanden, dann geht's ja gleich richtig los. Obwohl, da möchte ich eigentlich euch nächstes Jahr sehen. In der Euroleague? Im Halbfinale. Oh, da will ich hinfahren, ey. Das kommt nicht mehr so oft vor. Schönes Halbfinale gegen Benfica oder gegen Juve? Eieieiei. Und dann André Hahn mit dem entscheidenden Treffer. Ja. Wo ist denn nächstes Jahr das Finale? Ja. Nächstes Jahr, das weiß ich. Ist das noch TBT oder wie man das nennt? To be declared? TBC, ne? Hm. Weiß ich nicht. Ich weiß es echt nicht. Champagner Arena, glaube ich. Aber da haben ja die Bayern nicht so ein gute Erfahrung mitgemacht mit dem Finale zu Hause, ne? Hä, wieso Finale zu Hause? Ja, für klar. Wann spielen wir denn in der Champagner-Arena? Nein, aber wenn Gladbach jetzt nächstes Jahr, wenn es nächstes Jahr, was es nicht ist. Ach so, du gehst ja schon von aus, dass er auch ins Finale kommt. Aber hallo. Ja, dann könnt ihr nur hoffen, dass das nicht gegen Chelsea geht. Nee, ich glaube, auf solche Kaliber treffen wir in den nächsten Jahren noch nicht mit Gladbach. Also das heißt, ich glaube, alles Weiterkommen ist wirklich was Besonderes dann auch. Was sabbeln die denn da? Die sollen mal hier Champions League endlich die. Ja, dann gucke ich mir doch direkt mal die App an als Überbrückung. Und du sagst die. Ja, genau. Guck du dir mal die App an. So, was haben wir denn noch? Ich guck mal kurz. Ich guck mal kurz in den News, im News-Sektor, was da so abgeht. Sevilla, Valencia. Lalalala. Ach ja, Ginter. Ja, Ginter. Tut ein bisschen weh, du hast mich ja auch direkt informiert. Es sieht so aus, als ob er nach Dortmund geht, ne? Wir können den Wechsel nicht bestätigen, sagt Freiburg-Sprecher Rudi Raschke gegenüber der Badischen Zeitung. Hey, das ist auch eine schöne Quelle auch, ne? Die Badische. Mhm. Also es sieht aber danach aus, dass da doch dann schon der Weg nach Dortmund führt. Ja. Braucht ihr denn überhaupt einen Verteidiger? Ja, es wurde ja so großspurig sozusagen von der Führung von Borussia Mönchengladbach angekündigt, dass sie mit einem großen Innenverteidiger-Talent sehr weit wären und deswegen so Verträge mit Raoul Brouwers zum Beispiel nicht verlängert werden würden. Und der Dominguez, der sieht ja auch nicht unbedingt danach aus, dass er bleibt, oder? Er will doch bleiben. Also er hat dann ziemlich schnell zurückgerudert und hat dann das darauf verwiesen, dass das gar nicht so gesagt worden wäre, wie es in dieser spanischen Zeitung stand. Vielleicht war es ein bisschen Ente, vielleicht war es ein bisschen wahr. Vielleicht hat er auch ein bisschen einen Höhenflug, denn er sieht halt, wie gut Atletico im Moment ist und denkt, er wäre auf dem gleichen Niveau wahrscheinlich irgendwo. Mhm. Dann gibt es ja noch die Geschichte, dass Martin Kind gesagt hat, dass er definitiv mit Taifun in die zweite Liga geht. Auch eine krasse Aussage, hätte ich so nicht erwartet. Ja, jetzt hat man zum ersten Mal so richtig das Wort zweite Liga in den Mund genommen. Ja gut, es sieht ja auch gar nicht so gut aus. Ne? Ich meine, die sind ja jetzt im Trainingslager und kleine, wie sagt man heutzutage unter den Hipstern, Fun Fact, der FC, der war ja auch in diesem Trainingslager in der Saison, als sie abgestiegen sind. Ja, stimmt. Ist doch schon mal ein gutes Omen. Flum erfolgreich operiert. Die Trainersuche in Frankfurt steht vorm Abschluss. Bin mal gespannt, wer das wird. Tja, wer soll das machen? Boah, der VfL Wolfsburg verfolgt hohe Ziele. Dafür sollen im Sommer eine ganze Palette. Oh, jetzt geht hier so ein Video an. Da geht ein Video an und reicht es weiter. Die Wolfsburger wollen richtig aufstocken in der kommenden Saison, hat der Kicker berichtet. Bis zu 5 Spieler stehen auf der Einkaufsliste. Sebastian Jung von Eintracht Frankfurt. Ja, macht eine Thomas eine Saison bis jetzt. Ja, Thomas Moinja aus Brügge. Maxim Lestien, ebenfalls aus Brügge. Alvaro Morata von Real. Und das wäre es auch schon, das waren dann auch. Ja, also Morata ja eigentlich eher ein Ergänzungsspieler, aber auch noch ein sehr, sehr junger Bursche. Aber trotzdem gut. Was sagst du zu Gündogan? Ist schon bitter, oder? Das tut mir echt leid. Sieht nicht gut aus. Also genau so fängt das halt oft an mit den Verletzungen, die auch irgendwann zur Sportinvalidität führen, ne? Also soweit ist es schon. Er ist jetzt schon im Lauftraining. Ja, aber weißt du, da kommt zu wenig. Und man weiß ja gar nicht genau, was er hat. Also laut Frank Rücke. Buschmann ist es so, dass man gar nicht genau weiß, was er hat. Hat einen Knall. Maler will Schallmauer streichen. Was? Hat einen Knall. Maler will Schallmauer streichen. Verstehe ich nicht. Du bist doch völlig, also. Ich stehe jetzt auf dem Schlauch, erklär mir das. Postillon? Ich habe doch den Postillon heute nicht gelesen. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt geht's zum Henkel. Hagel. Styling-Produkt widersteht auch dem widrigsten Wetter. Einfach nur Mist. Einfach nur Mist. Bauer hält nichts von Kunstdünger. Ja. Ja, also genauso wie der moderne Bauer, der morgens in seinen Stall kommt, ne? Weißt du, was der sagt? Hi-Fi. Nee. Champions League, endlich. The best. Pacho, freu dich schon mal auf die Champions League. Für wann? Warte, ich habe hier Neuigkeiten über Courtois. Was hören wir denn? Stammclub, ja. So teuer heißt es, Bildweise. Pro Partie 3 Millionen Euro. Ja. Müsste man aber zahlen. Dass sowas im Vertrag also, steht, ist auch krass, ne? Ja. Also, schöner Der, der Präsident... Figo, ne? Ist Figo wieder da bestimmt. Der Präsident von Atletico, Enrique Cerezo, hat gesagt, oder hat schon abgewunken sozusagen, können wir uns nicht leisten. Also Courtois wird, wenn es gegen Chelsea geht, im Halb- oder im Finale dann, im Finale ist wahrscheinlich dann noch übler, ich weiß gar nicht, wer da zweiter Torwart ist. Der wird also nicht spielen gegen Chelsea, das ist schon mal eine Aussage. Luis, einer der goldenen Generationen um 2004, um die Europameisterschaft. Mein Vater war übrigens damals in Porto im Finale, im Stadion. The Champions. Der hat einen schönen Anzug an, der Luis. Der hat einen schönen Anzug an, ja. Kann aber auch alles tragen, oder? Der Luis. Besonders, der wird ja auch nicht älter. Er wird nicht älter, nein. Hat er sich die Haare in der Hand gefärbt? Das ist der seltsame Fall, dass Luis Figo. Ich stelle mir vor, wie der in 20 Jahren als Baby auf der Bühne steht und immer noch die Lostrommel rührt. Und hier ist Luis Figo mit seiner Hebamme. Und was man alles reininterpretieren kann, ne? Wenn ein Mensch immer jünger wird? Nee. Wenn man sich so akribisch auf eine Sendung vorbereitet und sich Notizen zu jedem Gag macht, den man so bringt. Ne? Ja, ja. Ja, jetzt geht's los. Die Underground. Chelsea. Ah, Chelsea! Ja, Atletico. Er kommt da gleich bestimmt wieder. Mein Diego Costa. Bale. Robin. Ah, hier der Eto. Alle da. Die ganzen alle Brüder. Sind sie da? Alle sind sie da. Hat da. Ich mag so Hype-Videos. Ja, ich habe mal gerade. Jetzt geht bei mir. Ja, bei mir auch. Okay, Gott sei Dank. Oh, Hazard, ich liebe den Jungen so. Mann. Was denn? Das ist schon ein guter Imageclip. Muss man dann so sagen, wie es ist. Oscar. Modric. Ramos. Ramirez, Entschuldigung. Ramirez, der vom Highlander? Ja, ja, genau. Er spielt jetzt bei Chelsea. Cool, hat er immer noch so lange graue Haare? Der ist jetzt schwarz geworden. Vor. Na gut, das kann also, ja eh nur einen geben. Ne? Oh, der Pepper hat sich aufgeregt. Ja. Hast du das gesehen? Oh, Thiago! Ist der beste Mann. Bester Mann, Junge. Nee, Simon ist der beste Mann. Der überstrahlt sie alle. Diego Simone-Fan ja. Ist er hier, ey. Wollte ich mir auch ein T-Shirt machen mit seinem Konterfei. I'm a Simone Guy. Durchgestrichen Beast. Nee, den finde ich echt super. Hast du das nicht gesehen? Ach, du hast die Konferenz ja nicht geguckt. Der hat auch so ein Kreuz im Revers in der Weste. Mit so ein Rosenkranz. Ja. Ah, echt? Ich habe nur Zusammenfassung gesehen. So einen Rosenkranz da hängen. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Der hat wahrscheinlich unter seinem Anzug, selbst wenn er auf dem Platz steht, noch die gute halbautomatische Pistole. Mit so einem langen Magazin. Ja, verständlich. Ne? Ach, cooler Typ. Super Typ. So, auf geht's. Aber man sieht, dass schwarze Anzüge echt in Mode sind im Moment, ne? Ja. Da hätte ich mich ja eiskalt mit einem weißen Anzug hingesetzt oder mit so einem blauen. Wie der Freebird, ne? Michael PSA ist ja. Alle im normalen Anzug und er ist wie so ein Clown, der Idiot, mit so einem Hut ja. Da und mit so einem roten Anzug. Also so ein Schwachkopf, ey. Also. Ich habe ja eigentlich nur Jesse die Leiche Ventura auf dem Red Carpet vermisst. Pff, wieso das denn? Ich finde den cool. Ich mag den auch. Ich sag nur Predator. Ich habe keine Zeit zu bluten. Ja, ist auch so. Das ist, übrigens Paul Breitner da. Da? Paul Breitner da. Der ist da, ja, als Entsamter. Entsamter? Mhm. Eieieiei, langsam wird's. Die Töpfe stehen schon da und das ist doch gleich. Die Bälle sind schöner, ne? Ja, sind gleich viel schöner. Nicht aus Platin oder so. Was sind Platinbälle? Weißt du noch bei der Gruppenauslosung, wo der Opa der die Bälle nicht aufgekriegt hat? Ah, da mache ich mir bei Luis überhaupt keine. Ich glaube, die fallen direkt zum Staub, wenn der die in die Hand nimmt. So. Er zerdrückt sie. Bam! Wie so ein Live-Jam bei Dark Souls. Bam! Einmal zerdrücken. Schön, dass so ein Fußball-Podcast auch gleichzeitig immer ein Gaming-Podcast ist, ne? Selbstverständlich. Wrestling-Filme, ja, alles da. Darum ja auch vier Ecken, zwei Elber. Es gibt immer viel zu sprechen. Ja, das ist richtig. Oh, was ist das jetzt hier? Oh, jetzt ist mir der CDU-Stift runtergefallen. Der geht immer noch. Der ist gut, ja, CDU-Stift. Also CDU macht gute Stifte. Meine Eltern haben den ja auch. Das ist spitze, ne, oder? Ich habe ihn nicht benutzt. Bei mir ist das ja so, wenn ich ein CDU-Produkt in die Hand nehme, dann ist das wie bei Vampiren mit Licht und Weihwasser. Knoblauch. Ach so. Da bin ich abgehärtet. Ich bin so politikverdrossen, da kannst du mir auch einen Blau Panther-Stift in die Hand bringen. Ich wollte jetzt nicht eine politische Diskussion anfangen. Ist einfach so. Früher war es ja so auf dem Werk hier bei mir, schon so eine nette Anekdote, da war es ja so, dass Leute die CDU gewählt haben, grundsätzlich keine Bildzeitung gelesen haben. Ich verstehe. Und das war immer super, wenn du den Leuten dann einfach, wo du wusstest, das sind so Hardcore-CDU-Leute, hast du immer morgens eine Bildzeitung hingelegt, anstatt einer Express oder so. Sind keine Nachrichten hier. Wen kriegt Bayern, wo du gerade die Bild angesprochen hast? Ihr Baby lag neben ihrer Leiche. Peaches Geldof. Ach Quatsch. Ist auch. Also wirklich. Da sind viele in den letzten zwei Wochen, ne? Ja. Gestorben? Hier, der von den Archie-Comics ist doch auch gestorben. Ah, an Drogen? Nee, der war doch schon recht alt. Hier bei Clarence Seedorf, Peaches Geldof, weiß der auch nicht, ob es Drogen waren, oder? Mexiko-Boss erteilt wirres WM-Verbot. Spieler dürfen nicht miteinander Sex haben. Die Spieler untereinander? Ja. Oh, nee, steht in der Bild-Zeitung, oder? Doch, steht in der Bild-Zeitung, ja. Oh Mann. Da empfehle ich wirklich jedem mal den Schröck sich anzuhören, wenn der darüber spricht, als er bei der Coupé gearbeitet hat. Wie solche Überschriften entstehen. Ja. Ribéry's Frau blieb im Fahrstuhl stecken. Was denn da? Nix. Das sind Hardcore-Informationen auf jeden Fall. Ja, absolut. Das ist Bild.de. Jetzt gehe ich mal wieder hier auf was, was nicht so bunt ist. Ah, so. Pure Fußball-News, so. Die Buren aber auch, ne? Ich glaube, es geht los. Ja? Ah, es geht los, um Gottes Willen. Nochmal zur Zusammenfassung. Atletico, Bayern, Chelsea und Real. Die Teams, die aufeinander treffen. Ah, es wird heiß. Ich glaube, jetzt wird der Chris auch ein bisschen ruhiger. Jetzt wird er nämlich langsam ein bisschen nervös. Er tut immer so, als ob er es nicht ist, aber er ist es doch. Ach, nervös. Da kommt das Erste los. Ey, du Scheiße. Da kommt das Erste los. Holy shit. Real Madrid. Übernimm du jetzt mal kurz, so lange. Real Madrid als erstes gezogen, damit eigentlich schon ein Vorteil, weil sie im Rückspiel das Heimspiel haben. Wenn jetzt natürlich der FC Bayern München kommt, nee, Quatsch. La Bestia Negra, ja. Bitte. Das wäre jetzt natürlich eine Möglichkeit. Das muss man sagen, wie es ist. Das wäre sogar für Bayern vielleicht gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob das gar nicht so schlecht wäre. Dieses La Decima-Thema geht mir auch auf den Nüsse. Was ist denn da passiert? La Decima, das ist der 10. Champions League-Titel von Real Madrid. Ja. Ich habe noch einen 9 auf dem Trikot. So, jetzt geht's weiter. Figo hat den Ball aufgeschraubt. Spannung steigt ein bisschen. Holy Bayern shit. München. Es ist wirklich, es kommt wirklich dazu. Das ist nicht einfach, aber meiner Meinung nach. Trotzdem das Beste, was rauskommen konnte. Chris? Ja, natürlich scheiße, ne? Rückspiel im Santiago Bernabeu. Zu Hause. Ja? Ja? Es steht doch Real Madrid gegen Bayern München. Real wurde doch zuerst gezogen. Also ist das Heim. Ah ja! Ja! Ich denke, das kann man machen. Und damit kann Courtois nicht spielen. Das gibt's doch gar nicht. Atletico mit dem Vorteil. Meiner Meinung nach hier Atletico jetzt zuerst gezogen mit dem Vorteil, mit dem Momentum im Heimspiel. Dickes Ding. Dickes Ding. 3-0 Atletico, tippe ich jetzt einfach. 3-0? Ja, Simone. Wann ist denn das Champions League Halbfinale? Am 22. und 23.04. Chris, hast du Angst? Also Angst ist Quatsch, aber ist das der, was dir am meisten Respekt einflößt? Ja, absolut. Ganz klar ist das Los, was man eigentlich jetzt nicht unbedingt sich wünscht. Leichtes Los gibt es ja gar nicht mehr, aber das ist wahrscheinlich noch das mit Abstand unangenehmste. Und ich würde meinen mittleren Hoden verwetten, dass Cristiano Ronaldo definitiv spielt im Santiago Bernabeu. Gebe ich dir, aber ich bin auch der Meinung, dass das echt ein Los ist, was die Bayern schaffen können, besonders weil sie das Rückspiel zu Hause haben. Es kann gerne meiner Meinung nach 0-0, 1-1 in Madrid ausgehen. Zu Hause im Rückspiel schlagen die Bayern Real Madrid mindestens mit 2 Toren Unterschied. Dabei bleibe ich. Ja, Dortmund hat es ja vorgemacht im Prinzip, absolut, ne? Dortmund hat es vorgemacht. Und würdest du nicht sagen, dass Bayern richtig Power hat und sogar noch ein Tor mehr verhindern und ein Tor mehr schießen kann als Dortmund? Mit Sicherheit haben die Bayern eine bessere Defensive als Dortmund und als Real. Aber so vorne, die letzte Durchschlagskraft, die hat in den letzten Wochen definitiv gefehlt. Und die hat Real Madrid, so glaube ich, wie keine andere Mannschaft. Mit Benzema da vorne, Bale und Ronaldo. Und Di Maria, wenn der auch noch da irgendwie rumkrautstellt, dann ist das ist schon übelst. Ich bleib dabei. Das ist ein gutes Los. Sie können es schaffen. Fassen wir nochmal zusammen. Am 22. und 23.04. die Halbfinals Real Madrid, Bayern München und Atletico Madrid gegen Chelsea. Ich habe ja übrigens gerade mein Power-T-Shirt an zur deutschen Meisterschaft. Ja, als Indiz oder als Indikator diese Auslosung dafür genommen, ob es Glück bringt oder nicht, ne? Ja. Könntest du eigentlich, wie man im DayZ-Universum schon sagt, Rex draus machen, damit du dich verbinden kannst. Mit dem T-Shirt. Ja, was sagst du bei Atletico Chelsea? Doch, Atletico der Favorit? Für mich schon. Für mich ist Atletico bis ans Ende aller Tage, wenn dieser Trainer der Trainer ist, all Favorit. Ja, natürlich. Ist super. Ja, obsessed darf ich auch mal sein. Finde ich super, den Kerl. Ja, natürlich. Dann würde ich mir so ein T-Shirt machen hier, so unten, wie dieses typische, wo Obama oder jetzt Daniel Bryan, dieses hier, und dann ja, genau. Das Simone-T-Shirt darunter und dann irgendeine Catchphrase von ihm. Holy shit oder so. Was sagt Paule? Oh, nur Paule spricht Englisch, wa? Ich glaube, er hat sich auch. Ja, also, tolle braune Schuhe an. Das finde ich wiederum cool, wenn man auf dem schwarzen Anzug braune Schuhe trägt. Ja, jetzt schreiben die ersten Menschen. Was, dass Bayern gegen Real spielt? Ha, bei uns war es zuerst. Live als live geht's nicht. Ja, also ich kann immer nur noch sagen, es hätte auch anders kommen können. Ja, ich hätte, meiner Meinung nach, wäre ein Spiel gegen Chelsea schwerer gewesen. Ja. Ja. Weil eben diese Kopfblockade noch da ist. Ich würde gerne ein wiederholtes Finale zwischen Bayern und Chelsea sehen, wo Bayern Chelsea so richtig aus der Bude schießt. Also jetzt muss ich aber auch wirklich sagen, wenn Bayern ins Finale kommt, dann holen sie das Ding auch. Schön, das freut mich. Dann machen wir Back-to-Back Championship. Zweimal hintereinander gewonnen, dann haben wir auf jeden Fall ein Statement gesetzt. Das nimmt keiner mehr wahrscheinlich, ja. Nee. Auch krass, dass das so ein Rekord für die Ewigkeit sein könnte, ne? Ich meine, jetzt geht's aber los bei dir in der Social Media, ne? Der Erste, der es geschafft hat, auf jeden Fall. Da merkt man, das ist Showbusiness, ne? Also, wenn hier was beim Fußball abgeht, dann steht das Handy vom Chris nicht mehr still. Top steht's. Darum hast du nie Akku. Weil immer dülüm, dülüm. Ja, aber Lirum Larum, Level Sheet, da müssen wir jetzt durch. Durch, ne? Und wird sicher interessant zu gucken. Also es werden auf jeden Fall Spiele und Festspiele, würde ich fast sagen, die man sich auf jeden Fall angucken kann. So kann man es auch nennen, diese Ausgabe, die Festspiele in der Champions League. Die Festspiele aus Nyon. Ja. Ja, ich glaube, dann haben wir es auch fast schon überstanden, ne? Es war wirklich schön, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. So welche Ausgaben mag ich ja immer ganz gerne. So Shortcuts sozusagen. Wahre Emotionen tun sich hier auf. Und im Grunde genommen hören wir uns dann nächste Woche wieder. Roger, dann würde ich fast sagen, spiel noch schön DayZ. Werde ich tun. Ich spiele jetzt Titanfall. Du glaubst doch nicht, dass du heute dazu kommst, ohne von mir gestört zu werden, nachdem du mich eben so fertig gemacht hast. Ich habe mir wegen dir beigebrochen. Du bist doch Jack, Potscher. Du bist doch völlig Jack in dieser Cyberspace-Welt. Sagst du das? Gut, Potscher. Wünsche ich dir. Gegen wen geht's am Wochenende? Oh, schön. Ja. Schönes Ding. Bayern gegen Dortmund. auch schön. Ding, ja. Samstag 17:30 Uhr, ne? Sowas. Ich werde es nicht gucken können. Ich bin dann wieder auf der Arbeit. Diesen Samstag schon? Aber das mache ich schon. Ja. Gut, Pötscher. Dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Freitagmittag. Ja, danke, Pötscher. Und ich gehe jetzt weg. Tschüss.